Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen beim Intensivabend. Ich verspreche euch, es wird, wie ich am Sonntag angekündigt habe, intensiv. Ja? Also ihr könnt euch voll reinfallen lassen, ihr könnt abspringen, weißt du, schüttel einfach mal alles ab, was dich heute irgendwie noch beschäftigt hat, was dich vielleicht sogar angegriffen hat, ja, schüttel mal einfach alles ab, ja, weil heute Abend, ich sagte heute Abend, ich glaube, wir machen was Cooles heute Abend, wir springen auf die Welle, ja. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal gesurft ist, ja, ich habe es noch nie ausprobiert, ich würde es aber gerne mal machen, ja, aber im Geist machen wir das, ja, wir springen auf die Welle Gottes, ja, auf das Wirken des Geistes Gottes springen wir einfach auf, weißt du, wir gehen einfach mit, ja, du kannst da sagen, der Wind des Geistes weht und du lässt dich einfach vom Wind des Geistes einfach bewegen, ja, wie auch immer, aber wir gehen mit dem Geist Gottes, weißt du, wir springen rein, wir lassen uns führen, wir gehen einfach voll mit, wir sind ausgerichtet auf ihn, wir schauen, was er heute Abend tut, ja, was er heute Abend tut und da lassen wir wirklich nicht zu, dass uns da irgendwas blockiert, dass uns da irgendwas abhält, sondern wir nehmen einfach das, was er vorbereitet hat und surfen auf dieser Welle des Geistes Gottes, ja, seid ihr da heute Abend mit dabei, ja, weißt du, dann lasst uns starten, wir starten mit Lobpreis Gottes, weißt du, gewaltig, wenn wir ihn loben, wenn wir ihn preisen, weißt du, da gießt er besonders viel aus, ja, also geh in diese Empfangshaltung, auch wenn du nicht singen, sondern nur summen und sprechen darfst, ja, aber geh in diese Empfangshaltung, ja, und so loben wir ihn, so preisen wir ihn. Amen. Ihr seid die Helden dieser Zeit, durch Jesus Christus seid ihr alle, jeder eins von euch ein Held. Und in euch ist diese Liebeskraft wirksam und durch euch, was die Durchbrüche schafft und die Veränderungen. Amen. Mit Christus verschworen, Wirklich den Durchbruch. Es ist deine Liebeskraft, die neues Leben schafft. Es ist deine Liebeskraft, die die Veränderungen schafft. Halleluja. Danke, Jesus. Und durch deine Liebe sind wir völlig frei gemacht. Völlig frei. Yeah. werden verwandelt in dein Bild. Wir schauen dich an, deine Herrlichkeit, und werden verwandelt in dein Bild. Immer mehr wie du, immer mehr wie du, immer mehr wie du, Jesus wie du, immer mehr wie du, immer mehr. Bin ich frei, frei und gerecht. Du hast den Sieg für mich vollbracht. Durch dich bin ich frei, frei und gesund. Durch deine Wunden bin ich geheilt. Durch dich bin ich frei, frei und gerecht. Du hast den Sieg für mich vollbracht. Durch dich bin ich frei, frei und gesund. Durch deine Wunden bin ich geheilt. Danke, Jesus. Wir schauen wirklich nur noch auf dich. weg von uns selbst, weg von den Umständen, einfach nur auf dich, auf deine Herrlichkeit, auf deine Schönheit, auf deine Liebe. Danke, Jesus, dass wir in deiner Gegenwart stehen dürfen und deine Herrlichkeit sehen dürfen. Danke, Jesus. Ich stehe in deiner Gegenwart. mit dir, voll mit deiner Liebe, wir sind voll mit dir. Du erfüllst uns von Kopf bis Fuß, wir sind voll mit dir. Mit deiner Liebe, wir sind voll mit dir. Alles, oh, du erfüllst das ganze Universum, du bist alles, du bist alles, du bist alles für uns. Die größte Liebe, die größte Liebe, oh, die größte Liebe bist du. Die größte Liebe bist du. Und du erfüllst uns. Du erfüllst uns. Heiliger Geist, mit deiner Freude. Mit deiner Freude. Übersprudelnde Freude. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Vater, für deine übersprudelnde Freude. Oh, übersprudelnd, übersprudelnd, übersprudelnd, übersprudelnd, übersprudelndes Leben, übersprudelnde Liebe, übersprudelnde Herrlichkeit. Halleluja, alles ist in dir. Alles ist in dir. Und alles ist damit in uns. Danke, Herr, dass wir nirgendwo anders mehr suchen müssen, sondern dass wir angekommen sind an dem Ort, der das Schönste ist, wo wir nie mehr weg wollen und wo wir nie mehr weg müssen, wo wir immer zu Hause sind. Danke, Herr, dass du uns in das wahre Zuhause hineingeführt hast. Dass wir angekommen sind, dass wir wirklich zu Hause sind in dir und in deiner Liebe, Herr. Wir danken dir, dass uns niemand von deiner Liebe trennen kann. Nichts Hohes, nichts Tiefes, nichts Gegenwärtiges, nichts Zukünftiges. Wir sind vollkommen in deiner Liebe angekommen. Wir baden in deiner Liebe. Oh, bade mal in seiner Liebe. Er möchte dir heute, so, weißt du, so ein richtiges Liebesbad geben. So ein Liebesbad. Oh, ein Liebesbad. Dich tränken. Dich tränken, dich überschütten. Dich vollkommen erfüllen. Ganz neu, ganz frisch. Seine Liebe ist immer frisch. Seine Freude ist immer frisch. Seine Gegenwart ist frisch. Oh, danke, Herr, für deine Frische. Mit ein Sprudeln. Danke, wir geben uns dir hin. Geben uns dir einfach hin. Danke, Herr. Danke, Herr. Und danke, Herr. Du bist so wunderbar. Du bist so wunderbar. Du bist einfach unendlich gut. Du bist einfach unendlich gut. Dass wir in dir wirklich zu Hause sind. In vollkommener Annahme. Halleluja, vollkommene Annahme. Annahme, das vollkommene Annahme. Halleluja, in seiner Gegenwart, das vollkommene Annahme in seinem Haus. Halleluja, danke Herr. Danke Herr, und vollkommene Stärke und vollkommene Kraft und Weisheit. Halleluja, danke Jesus. Oh, wir preisen dich, dass hier wirklich Ströme lebendigen Wassers fließen und auch am Livestream. Danke für Ströme, aber hier sind Ströme. Ströme lebendigen Wassers. Oh, Ströme lebendigen Wassers. Oh, Halleluja. Nimm sie, nimm sie. Diese Ströme lebendigen Wassers, sie fließen. Sie fließen, sie fließen. Oh, sie fließen und sie sind stark. Sie sind stark, um dich neu zu kräftigen, dich neu zu füllen, neu auszurüsten. Halleluja. Für Hunger und Durst, wir sind hungrig und wir sind durstig. Halleluja. Und du hast gesagt, durch Paulus hast du gesprochen, dieses wunderbare Gebet, dass du uns den Geist der Weisheit und Offenbarung gibst, dich immer tiefer zu erkennen. Und das beten wir heute, Herr. Und wir strecken uns danach aus, Herr, dich immer tiefer zu erkennen. Immer tiefer, Herr, zieh uns immer tiefer in die Erkenntnis von dir hinein. Dass wir immer tiefer wissen, wer du wirklich bist. Halleluja. Oh, danke, Herr, dass unsere Herzen hell erleuchtet werden. Er möchte, dass dein Herz hell erleuchtet ist. Hell erleuchtet. Damit wir die wunderbare Zukunft, zu der wir berufen sind, erkennen, sowie das reiche und herrliche Erbe, das er den Gläubigen geschenkt hat, also uns. Und Paulus betet, dass wir erkennen, also Epheser und damit wir, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns wirkt. An all denen, die an ihn glauben. Und Vater, ich danke dir, dass du unsere Herzen erleuchtest, dass wir erkennen, wie groß diese Auferstehungskraft ist, mit der du Jesus aus den Toten auferweckt und hochversetzt hast für immer an den höchsten Ort. Und Jesus, wir danken dir und Vater, wir danken dir, dass du uns mit Jesus versetzt hast an diese himmlischen Orte, dass wir nicht mehr unten sind, sondern dass du uns hochversetzt hast. Und dass wir von dort aus herrschen. Halleluja. Und regieren. Danke, Herr, in der vollkommenen Einheit mit dir. Danke, Herr, für diese vollkommene Einheit mit dir im Geist, in deiner Liebe. Preisen dich, Herr. Danke für immer tieferes Erkennen und immer tieferes Wissen unserer Einheit mit dir. Dass wir vollkommen eins sind mit dir. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Sodass es immer leichter wird, dass wir wissen, was Jesus gesagt hat. Dass Gott selbst in uns wohnt und dass der Geist des Herrn auf uns ist. Der Geist des Herrn. Halleluja. Obasita-ta-ta-ta. Danke, Herr. Der Geist des Herrn ist auf uns. Und in uns, weil er uns gesalbt hat, Armen, gute Botschaft zu verkündigen. Er hat eine gute Botschaft, die er durch jeden Einzelnen von uns verkündigt und verkündigen möchte. Es ist keine Drohbotschaft, sondern eine gute und eine frohe Botschaft. Und wir sind gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagenen Freiheit hinzusenden und auszurufen, ein angenehmes oder ein Gnadenjahr Gottes. Halleluja! Danke, Jesus, bist du froh, dass du diesen Geist bekommen hast, dass dieser Geist des Herrn auf dir ist. Halleluja! Danke, Herr! Oh, der Geist Gottes ist auf uns. Halleluja, diese gute Botschaft zu verkünden, Gefangenen Freiheit auszurufen. Herr, wir rufen das heute Abend aus, und wo noch Unfreiheit war. Halleluja, Halleluja. Ich hatte den Eindruck, dass jemand da ist, der unter ständigen Gedanken einfach leidet, die zwingenden Gedanken, die dich einfach die ganze Zeit bombardieren und du wie so in so einem Gedankenkarussell, vielleicht nicht die ganze Zeit, aber immer wieder bist, wo du wie Gedanken denken musst, obwohl du sie eigentlich gar nicht denken möchtest. Und Gott möchte dich heute Abend freisetzen. Halleluja. Wen betrifft es? Halleluja. Genau, komm her. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh Vater, ich danke dir, dass du gekommen bist, jeden, der gefangen ist, freizusetzen. Ich rufe jetzt die komplette Freiheit aus in dem Namen Jesus. Freiheit über deinen Gedanken. In Jesu Namen. Ich befehle, dass dieses Gedankenkarussell jetzt stoppt im Namen Jesus. Ich befehle jeden Dämonen zu weichen von dir in Jesu Namen, zu weichen in Jesu Christi Namen. Sei frei und los. Atme mal aus. Raus damit. In Jesu Namen. Schluss mit diesen Gedanken. In Jesu Christi Namen. In Jesu Namen. Sei frei und los. Halleluja. Halleluja. Befehle diesen Gedanken jetzt in dem Namen Jesus. Sei frei und los. Sei frei und los. Sei frei und los jetzt in Jesu Namen. Sei frei und los. Schluss mit diesen Gedanken in dem Namen Jesus. In Jesu Christi Namen. Sei frei und los. Raus in Jesu Namen. Atme mal aus. Raus damit. Raus damit. In Jesu Namen. Wie auch immer sie reingekommen sind, die verlassen dich. Es verlässt dich. Es bist nicht du. Hat nichts mit dir zu tun. In Jesu Namen. Vollkommene Freiheit rufe ich aus über dir. In Jesu Christi Namen. Halleluja. Wen der Herr frei macht, der ist wirklich frei. Halleluja, in Jesu Namen. Jesu Namen. Shango. Amen. Halleluja, Vater, ich danke dir. Ich danke dir jetzt in dem Namen Jesu, in Autorität über alle Gedanken der Finsternis. Ich sage, raus jetzt in dem Namen Jesus. Gedankenkarussell, hört auf. In Jesu Namen. Schluss mit diesen Gedanken, in Jesu Namen. Schluss, sei frei und los. Dich, Herr. Danke, Jesus. Du bist gekommen, uns Freiheit zu geben. Halleluja. Freiheit. Freiheit. Freiheit. Sag mal, ich bin frei. Halleluja. Lass mich nicht wieder unter ein Joch der Knechtschaft bringen. Nie wieder. Keine Gedanken, kein Sonstiges. In Jesu Namen, Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für die Freien, dass die Freien, dass du uns frei gemacht hast am Kreuz von Golgatha und dass wir frei sind. Und wir stehen in dieser Freiheit. Gott sagt heute, steh in dieser Freiheit. Stehe fest in dieser Freiheit. Halleluja. Weil du bist ein mächtiger Sohn Gottes, der nicht gestoppt werden kann. Halleluja, danke Vater, preisen dich von ganzem Herzen. Oh Halleluja, und hier sitzen gewaltige Söhne und wem hat der Herr schon etwas gegeben? Ein Eindruck, Halleluja, ich glaube das ist Eindruck, ich glaube Gott möchte noch mehr tun an Einzelnen hier oder am Livestream. Er hat noch Worte für uns zur Erbauung, zur Ermutigung, er möchte Menschen freisetzen, heilen. Halleluja, neu ausrichten. Frag den Herrn, was er dir sagt. Was heißt, wenn wir zusammenkommen, gerade an diesen Dienstagabenden, hat jeder etwas. Hat jeder etwas. Und wer ist jeder? Genau. Halleluja, es ist ganz einfach. Halleluja, du bist ein Schaf und sein Sohn und du hörst seine Stimme. Halleluja. Wenn du was bekommen hast, einfach dann komm nach vorne und teile es uns mit, sodass, weißt du bist ein Segen. Du bist gesegnet worden und du bist ein Segen, um wieder andere zu segnen. Das ist so einfach im Reich Gottes. Das ist auch ganz leicht. Also komm nach vorne und teile uns mit, was du bekommen hast, damit wieder viele gesegnet werden. Ja, guten Abend. Ich wollte noch was weitergeben vom, darf ich die Maske abnehmen, oder? Vom Sonntag. Und zwar nach dem Lobpreis, nachdem du das Lied gesungen hast, dieser alte Schlager da, heute fängt ein neues Leben an oder sowas. Und danach im Lobpreis, da habe ich dann gesehen, wie so eine göttliche Hand mit dem Gewand, ich glaube, das war Jesus, wie auf so einen riesen knallroten Buzzer drauf schlägt, wie bei Voice of Germany. Aber jetzt die Auslegung für mich ist, und das ist was, wo das deutsche Herz getroffen wird. Weil ich bin da reingekommen, das Lied ist gelaufen und ja, es war sofort Polka-Stimmung, sofort Freude da. Und ich glaube, das ist ein Weg, das hat ja die Nadja schon Luther beschritten, Gassenhauer zu nehmen, da christliche Texte drauf zu legen. Ich glaube, das ist etwas, was Gott gefällt und womit Erweckung auch getrieben werden kann. Und ich habe dann auch gesehen, ich glaube, es war auch so wie ein Startsignal, dass wie so unter dem Buzzer kamen dann so Blitze und Pfeile raus, die so rausgeschlagen sind, dass jetzt wirklich der Zeitpunkt Gottes ist, wie wir es auch immer wieder hören, wo Gott handeln will und wo Erweckung einfach möglich ist und vor der Tür steht. Ja. Amen. Halleluja. Halleluja. Ich habe ein Bild gesehen, so ein Bild, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammen ist. Die haben ja immer Gemeinschaft gehabt, das Bild strahlt für mich immer sehr viel aus und wir haben ja schon gehört, dass Intensivabend ist und für mich war es dann so, dass heute Intensivabend ist für jeden Einzelnen, weil Jesus in unserer Mitte ist. Und Jesus kennt wirklich jeden Einzelnen, ob er jetzt fröhlich ist, ob er krank ist, ob er betrübt ist, ob er gerade in seinem Himmel unterwegs ist. Er kennt jeden Einzelnen, wo er gerade steht. Und er möchte jetzt jeden Einzelnen begegnen. Stellt euch so vor, als würde Jesus vor euch stehen und will ganz enge Gemeinschaft im Moment mit euch haben. Von Herz zu Herz, von Herz zu Herz. Ihr dürft ihn bitten, ihr dürft nehmen. Er ist einfach der Geber aller Gaben. Er hat Lösung, Lösung, Lösung für alles. Lösungen, keine Probleme, Lösungen. Freiheit, Ketter. Sprengt, er hat er schon gesprengt, es wird sichtbar. Heilung fließt von Thron, von seinem Thron. Herrlichkeit, Herrlichkeit, Herrlichkeit. Gegenwart Gottes. Amen. Ja, nimm ihn auf. Halleluja, hier ist starke Gegenwart Gottes. Und er ist wirklich, wie sie es gesagt hat, er ist vor dir, er ist in dir. Aber er sieht ihn auch wirklich vor dir, wie er dich anschaut, mit seinen Augen aus Feuerflammen, mit seinen Augen der Liebe, mit seinen Augen des Löwen von Juda, mit den Augen des Bräutigams. Halleluja, danke Herr. Herr, wir sagen euch, wir empfangen dich. Wir empfangen dich als unseren Herrn, als unseren König, als unseren Gott. Halleluja, und wir ehren dich. Wir ehren dich, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke. Danke, ich sehe so, wie er über Seelen auch weg, ja, Sachen wegspült, Schmerzen wegnimmt. Aber wo dein Herz irgendwie noch verletzt war, das nimmt er jetzt weg. Nimmt jeden Schmerz weg, er heilt jede Wunde jetzt mit seiner Liebe. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Ein tiefes Werk. Genug von dir bekommen. Halleluja. Danke, Herr. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Möchte jemand noch was weitergeben? Ich glaube, dass auf jeden Fall noch eine Person da ist, die was von Gott empfangen hat. Okay. Und zwar zu dem, was Christian gesagt hat vorhin. Ich habe vor bestimmt 20 Jahren schon mal gesagt, mir ist das immer aufgefallen, dass die Deutschen oft so schwierige Melodien und, haben zu ihren Liedern. Und ich bin ja in Südamerika aufgewachsen und dort war das selbstverständlich, dass die unter den Latinos, die haben aus der Volksmusik, haben die einfach die Melodien genommen und dazu christliche Texte gemacht. Und da irgendwann war ich mal so stinkig, dass immer diese schwierigen, wenn in Deutschland mal christliche Texte zu Volksmusikmelodien gespielt werden, dann haben wir Erweckung, habe ich mir gesagt. Dann haben wir Erweckung. Und das fängt an. Also ich höre es immer öfter mal und das freut mich. Da, irgendwann kommt mal ein schöner Text zu, oh du lieber Augustin. Und dann geht aber die Post ab, habe ich gesagt. Ja, warten wir es mal ab, könnte sein. Hoch auf dem gelben Wagen oder so. Ne? Ich höre schon, seitdem ich hier bin, in mir die Worte nicht so religiös. Und da dachte ich, was passt überhaupt nicht. Aber jetzt mit diesem Buzzer, auf den Buzzer draufhauen, und das, was Brunhilde gerade noch sagte, ja, mein Eindruck ist, dass auch am Livestream noch eine ganze Reihe Menschen sind, die sehr religiös mit Gott und mit dem Wort Gottes umgehen. Er ist heilig. Er ist wirklich heilig. Aber er ist nicht religiös. Und man muss nicht, wer weiß, welche Übungen erst machen, um ihm zu gefallen. Sei einfach du, sei fröhlich, sei alive. Weißt du, spring und tanz vor ihm. Es steht in der alten Luther, das ist ein Recht des Gottes Jakobs. Sei nicht so religiös, du musst auch nicht erst, wer weiß was machen, um in der Bibel lesen zu dürfen. Nimm die Bibel, sie gehört dir, es ist Gottes Wort für dich. Leg dieses Religiöse ab und sei echt. Gott will echt uns echt haben, weil so hat er uns geschaffen. Halleluja, Amen, stark, ja, Halleluja, nicht religiös, echt sind wir. Und wir haben ihm schon gefallen. Halleluja, du hast deinem Herrn schon sehr gut gefallen. An dir habe ich mein Wohlgefallen, hat er zu Jesus gesagt. Und wo lebt Jesus? In dir. Also hat er sein Wohlgefallen an dir. Wie wunderbar ist das. Halleluja. Oh, gib ihm doch mal einen Applaus. Halleluja. Jesus, wir lieben dich. Wir preisen dich, Herr. Und danke, oh, dass wir dir wohlgefallen. Und Herr, du gefällst uns auch. Unendlich. Halleluja. Amen. Jetzt hören wir das Wort von Irme. Juhu! Starkes Wort. Freuen uns. Halleluja. Halleluja. Gott ist gut. Weißt du, er ist unser Zufluchtsort. Oh, so gut bei ihm. So gut bei ihm. Bleib einfach da. Bist du gespannt, was er mir heute gezeigt hat? Dann pass auf, wie du hörst. Ein Gleichnis von Jesus. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während nun die Menschen schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging weg. Als die Saat aufging und sich die Ähren bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Knechte zu dem Gutsherrn und sagten: Herr, hast du nicht guten Samen auf den Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Er antwortete: Das hat ein Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Sollen wir gehen und es ausreißen? Er entgegnete: Nein, damit ihr nicht zusammen mit dem Unkraut den Weizen ausreißt. Lasst beides wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen, den Weizen aber bringt in meine Scheune. Weißt du, und Unkraut ist in diesem Fall ein ganz ähnlich, im Keim ganz ähnlich wie der Weizen auf diesem Acker. Und das hat mir so gezeigt, echt und unecht, richtig und falsch. Und zu dieser Zeit gerade kommen so viele Meinungen, Informationen auf uns zu, und Jesus will, dass wir die stehen lassen. Er will nicht, dass wir uns darum kümmern. Er will nicht, dass wir sie zerpflücken. Es ist sogar gefährlich, sagt er. Es kann passieren, dass ihr das Gute mit kaputt macht. Dass ihr das Gute mit ausreißt. Er will einfach, dass wir uns mit dem Echten befassen. Dass wir uns dem Echten zuwenden. Da habe ich so drüber meditiert, und dann hat er mir eine Verbindung gegeben zu Offenbarung 18, Vers 4. Und da steht: Verlass die Stadt Babylon, mein Volk, damit du nicht mitschuldig wirst an ihren Sünden und von ihren Plagen mitgetroffen wirst. Verlass diese Stadt. Verlass Babylon. Verlass die Welt. Verlass, verlass heißt, geh raus. Wende dich um. Kehr ihr den Rücken zu. Und ich glaube, dass wir Söhne gerade jetzt in dieser Zeit gefordert sind, bei uns selber klar Schiff zu machen. So wie in 1. Petrus 1 steht, Vers 15 und 16 ist es: Wie er, der euch berufen hat, heilig ist, so soll auch euer ganzer Lebenswandel heilig sein. Denn es steht geschrieben: Seid heilig, weil ich heilig bin. Gott ist heilig, und Jesus hat uns teuer erkauft aus der Welt mit seinem Blut, weißt du, für Gott erkauft, teuer. Wir sind Gottes Eigentum, das Eigentum des heiligen, allmächtigen Gottes. Das sind wir, das sind wir. Weißt du, und wir sollen unser ganzes Leben danach ausrichten. Es ist ein Geschenk, und das sollen wir für seine Sache einsetzen, für sein Reich einsetzen, dieses Geschenk, das wir haben. Und wir müssen einfach von falschen Denkweisen, falschen Wegen umkehren und den Weg der Liebe in Treue gehen. Weißt du, es ist nicht so religiös, wie die Marion gesagt hat. Es ist nicht religiös. Es ist ganz einfach. Das, was wir geschenkt bekommen haben, was Gott in unser Herz gesetzt hat, alles reingetan. Wir wissen genau, was er von uns will. Liebe üben, demütig sein vor Gott und einfach diesen Weg in Treue gehen und umkehren zur ersten Liebe, weißt du, zur feurigen Liebe, zum Feuer Gottes, zur Leidenschaft Jesu, weißt du, Leidenschaft, ja klar, das schafft Leiden, Leiden, Leiden für Jesus, das sind die Leiden für Jesus. Er hat alles für uns gemacht und wir gehorchen jetzt unserem neuen Leben und lassen das Alte, die Welt hinter uns. Das sind die Leiden Christi. Das ist es, wonach wir trachten, wonach wir schauen, wonach diese Liebe, das Feuer uns treibt, wonach es uns zieht. Weißt du, es sehnt uns danach. Wir setzen den Fokus auf Jesus. Und ich habe so gesehen, die zwei Bäume, weißt du, den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und ich wusste sofort, das menschliche Auge ist geübt, auf diesen Baum zu schauen. Weißt du, ich will wissen, was ist gut und was ist böse. Ich will beurteilen können und möglichst auch noch verurteilen können. Ich will einfach sehen, ist es die Wahrheit? Ist es nicht die Wahrheit? Und weißt du, Gott sagt uns, kehr um, wende deinen Blick auf den Baum des Lebens, auf Jesus Christus. Das ist unser Weg. Es ist die Wahrheit und es ist das Leben, unser Herr Jesus Christus. Und da schauen wir uns drauf. Wir wenden uns ab, raus. Richtig, wenn du merkst, ich will jetzt wieder sehen, was geht da ab, was ist da richtig, wo, wie, was, dann wendest du dich um und sagst, danke, Herr Jesus, du zeigst mir die Wahrheit, du gibst mir Klarheit, in dir habe ich Klarheit, du bist der Weg, du bist die Wahrheit und du bist das Leben und dein Wort ist meines Fußes Leuchte, weißt du, sein Wort ist das Licht auf unserem Weg und es führt uns geradezu in die Wahrheit, geradezu in die Klarheit. Und das ist der Weg, den wir beschreiten sollen. Alles andere, weißt du, es ist unwichtig. Wir müssen es endlich kapieren. Es ist unwichtig. Unwichtig. Wichtig ist für uns das Leben und die Wahrheit. Und sein Wort führt uns. Weißt du, sein Wort führt uns. Deshalb ist es wirklich so, wie die Marion gesagt hat. Nimm das Buch. Saug das Wort rein. Saug das Wort auf. Hör und sieh zu, wie du hörst. Bitte den Heiligen Geist, dass er dir Offenbarung schenkt. Er hat alles. Er führt dich. Er leitet dich. Er ist dein Lehrer. Bitte ihn. Er gibt dir gerne. Bitte ihn. Er will, dass du bittest. Er will dir geben. Er will dir geben, weißt du, für was? Damit du wiedergeben kannst. Damit du, wenn du dich umdrehst, der Welt geben kannst. Damit die Wahrheit ans Licht kommt. Weißt du, und die Wahrheit, die macht uns frei. Es ist die Wahrheit, die Freiheit, die frei macht und Freiheit bringt. Die Wahrheit. Und wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Der ist wirklich frei. Und diese Freiheit gehört uns. Es ist die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Und wir sind da, sie zu nehmen, drin zu stehen, drin zu wandeln und zu geben, zu gehen und zu geben. In Jesu Namen. Amen. Ach so, ich soll ja da reinsprechen. Ja, weißt du, er ist die Wahrheit, er ist der Weg, er ist das Leben. Jesus. Und ja, die Bibel ist, das Wort Gottes ist heilig. Es ist heilig. Unbedingt. Und es ist extrem wertvoll. Aber weißt du, mir kam heute so der Gedanke, manche Leute denken das offensichtlich. Die Bibel ist so heilig, dass man nicht mal drin lesen kann. Weißt du, lies in der Bibel. Also, nimm dir die Bibel vor und ich sag's jetzt mal ganz bewusst, schmöker drin. Schmöker durch dich, durch die Bibel. Also ich kaufe manchmal Bücher, habe ich schon immer getan, Jahrzehnte schon. Und ich mache es immer noch manchmal gerne. Wenn mich ein Buch interessiert, wenn ich denke, das könnte spannend werden, dann fange ich damit an zu lesen, meistens irgendwie nachmittags. Und wenn ich es durch habe, lese ich es weg. Und das ist dann meistens gegen morgen am nächsten Tag. Weißt du, ich habe das schon immer so gedacht, dass ich muss einfach manchmal so schmückern. Wenn ich jetzt ein Buch lese über eine Reise durch die Mongolei, das hat mich schon auch immer fasziniert. Ich war noch nie da, aber ich komme noch mal hin. Dann kann ich es fast nicht weglesen, legen. Dann muss ich das zu Ende lesen. Ich kann es, aber ich will es gar nicht. Weißt du, nimm dir doch mal die Bibel vor und fang mal einfach an zu schmökern. Und du wirst merken, wie es dich fesselt. Viele Leute sagen, ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll in der Bibel. Und ich sage ihnen immer, fang doch mal einfach in Johannes an. So ab Kapitel 13, sage ich meistens, bis 17, so in dieser Richtung. Fang doch einfach mal an. Und da steht schon so viel drin. Und ich habe heute nochmal Kapitel 15 mir vorgenommen, mit dem Weinstock und den Reben, die dann einfach wirklich wir, die Reben, die einfach mit Jesus verbunden sind. Unsere Energie, unseren Saft, unser Lebenssaft und die Lebensqualität von ihm bekommen, durch ihn bekommen. Wir sind eins mit ihm. Steht ganz klar. Wir sind eins mit ihm. Und dann habe ich ein bisschen weitergelesen in Kapitel 15, Vers 7. Da sagt Jesus, wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Es wird euch gewährt, gegeben werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger, meine Nachfolger, meine Nachahmer werdet. Was er will, dass du Frucht hervorbringst. Er will nicht, dass du leidest, dass du klagst, dass du Mangel hast. Aber die Bedingung ist, dass du in ihm bleibst. Bleib in ihm. Bleib mit ihm verbunden. Bleib am Weinstock. Lass dich von ihm ernähren. Lass dich von seinem Wort ernähren. Völlig unkompliziert und völlig unreligiös. Setz dich hin, nimm deine Bibel, schalt dein Gesicht in die Sonne wie heute oder so und fang an zu lesen. Und du wirst sehen, wenn du auch vorher noch sagst, Heiliger Geist, hilf mir, dass ich genau das lese, was du willst, dann wird es dich packen, dann wird es spannend. Das ist nicht immer so. Manchmal liest man auch nur einen Text vielleicht, aber es wird dich packen. Es ist ein spannendes Buch, weil es beschreibt dein Leben. Es beschreibt das, was Gott für dich vorbereitet hat. Er will, dass du viel Frucht hervorbringst. Er will es. Das brauchst du gar nicht unbedingt aus dir rauszupressen. Kannst du ja auch gar nicht. Er will es, aber bleib mit ihm verbunden. Nicht ihr habt mich erwählt, sagt Jesus dann weiter, ich habe euch erwählt. Wow. Sind wir nicht immer so heilig und so fromm? Ich bin zu Jesus gekommen. Weißt du, lange vorher hat der Heilige Geist schon in dir gearbeitet. Ich meine, wir wissen es, aber wir erzählen es den Menschen, die es noch nicht wissen. Der Heilige Geist wirkt längst. Ich meine, nicht umsonst erscheint Jesus heute so vielen Menschen, auch im Schlaf. Das Wirken können wir gar nicht beeinflussen. Jesus ist für jeden Menschen gestorben. Es war Gottes Plan. Der Heilige Geist ist die dritte Einheit Gottes. Er ist geschickt, um zu wirken an uns. Ich finde das so genial. Es ist so einfach. Ja, es ist so einfach. Der Satz, den ich immer am Anfang gar nicht so hören konnte. Es ist so einfach, weil es ist alles vorbereitet. Er will, dass wir viel Frucht hervorbringen. Und es steht weiter in Vers 16, ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat. Also nicht, dass dann irgend so ein Wind kommt und alles ist wieder weg, sondern die Bestand hat, die fest steht und worauf gebaut werden kann. Damit der Vater euch gibt, wow, jetzt kommt's. Was immer ihr in meinem Namen bittet. Ja, ich bitte schon, ich habe schon so oft gebetet und ich bete dauernd, aber ich habe nichts bekommen. Ja gut, hast du das schon mal gelesen? Bist du verbunden mit Jesus? Bist du verbunden mit dem Weinstock? Bleibst du verbunden mit ihm oder interessiert er dich vielleicht gar nicht? Und immer wenn du was willst, dann erinnerst du dich an Jesus. Keinen der Zuhörer betrifft das natürlich, aber vielleicht kennst du jemanden, der jemanden kennt, dem es so geht, dann kannst du ihm das erzählen. Bleib verbunden mit ihm. Geh in sein Wort rein. Nimm es dir einfach vor als spannendes Buch und du wirst es erleben. Und Jesus sagt halt weiter und betet dann in Kapitel 17, ich bete zu Gott, also das hat er ja damals zu den Jüngern gesagt, alles, was ich eben erzählt habe. Und in Kapitel 17 sagt er dann, ich bete nicht nur für diese Jünger, die vor ihm waren, die er damals bei sich hatte, sondern für alle, die durch ihr Wort an mich glauben, also für uns. Es ist heute genauso aktuell wie damals. Es betrifft uns genauso, wie es die Jünger damals betroffen hat. Bleiben wir verbunden mit ihm, können wir bitten, um was wir wollen. Und wir werden immer nur um das bitten, was seinem Wort entspricht. Um was wir wollen. Und er wird es uns geben, damit er, das ist so gewaltig, damit er verherrlicht wird. Er, der allmächtige Gott, der uns geschaffen hat, der uns gerufen hat, wir sind da, damit er heute verherrlicht wird. Und weiter heißt es dann, Jesus sagt zum Beispiel, ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir und ich in dir. Diese Einigkeit, dieses Einssein mit dem Vater, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, das kannst du dir nicht erarbeiten. Das ist schon vorgegeben, wenn du in Jesus bleibst. Wenn du dich total ihm hingibst, wenn du ihn angenommen hast, bist du eins mit ihm. Und du bist eins mit dem Vater. Und du bist eins mit dem Heiligen Geist. Und du bleibst in ihm. Wer sollte denn da rausgehen wollen? Aber geh einfach wirklich völlig entspannt an die ganze Sache ran. Mach es nicht zu einer Religion. Christentum ist keine Religion. Nimm es, wie Jesus es gesagt hat. Bleib mit ihm verbunden. Er sagt dann in Vers 22, ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind und wieder, wie wir eins sind. Ich in ihnen, du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet sind. Wir haben diese Herrlichkeit in uns. Er hat sie uns gegeben. Wir geben sie doch nicht freiwillig ab. Wir wollen mehr. Wir wollen immer mehr. Wir wollen es immer mehr erkennen. Wir wollen es immer mehr weitergeben können. Wir leben in dieser Herrlichkeit. Und es geht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und da sind wir dabei. Und so gehen wir. Es gibt keine andere Richtung mehr für uns. In Jesu Namen. Amen. Na, will gar nicht runter. Halleluja. Wo die Marion das so gesagt hat, ist mir eigentlich so ein Gedanke gekommen. Wisst ihr, oft lesen die Menschen und auch noch Christen so viel Bücher. Ne? 10 Schritte zu einem besseren Leben, 5 Schritte zum Reichtum, 3 Schritte zu einer besseren Familie, ne, 7 Schritte zum besten Ehepartner, 15 Schritte zur Kindererziehung und nochmal 20 Schritte zu erfolgreichem Beruf. Keine Ahnung, es gibt ja so viele Schritte, die du da machen kannst, die du da tun kannst und so viele Autoren, die in wie viele Schritten auch immer irgendwas erklären, wie du da hinkommst. Und ja, wir lesen das und nehmen es als Wahrheit auf. Vielleicht manche Sachen sind ja, ich sage auch gar nicht, dass alle Sachen schlecht sind, ne? Also will ich gar nicht behaupten. Aber wir vertrauen in dem Sinne auf die Weisheit dieser Welt, um nochmal auf den Punkt zu kommen. Na, also was für Erfahrungen die Menschen gemacht haben, was für Erfahrungen die Welt gemacht hat, in x Schritten zu irgendwas zu kommen, na, auf das vertrauen wir, wenn wir so ein Buch lesen. Und wenn wir es ganz genau nehmen, na, es gibt, kannst weitermachen, es gibt noch so viele Seminare, was du besuchen kannst, na, und keine Ahnung, auch da mag immer vielleicht ein Stückchen für dich dabei sein, aber es sollte nicht unser Fokus sein. Es sollte nicht unser Fokus sein. Und da, wir sollten uns auf das Wesentliche fokussieren, versteht ihr? Nicht, wir hatten es vorher von Nachrichten, die auf uns einprasseln, ne, und so weiter und so fort, aber das ist nicht das Wesentliche, es ist nicht unser Fokus, es ist nicht das, was unser Leben ausmacht, es ist nicht das, wofür wir leben, es ist nicht das, wer oder was du auch bist, ne? Es ist einfach daneben, auf gut Deutsch, ne? Du, war jetzt gar nicht so schlecht. War ein Wortspiel. Also es hat nichts mit dir zu tun, ne? Es läuft eigentlich neben dir ab, und da hat mir der Heilige Geist so eine Stelle gegeben in 2. Timotheus 3, 16 bis 17. Da fängt es eigentlich an. Denn alles, was in der Schrift steht, ne, also haben wir es wieder von der Bibel, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Also wir müssen, das Erste, was wir wissen müssen, ist, dieses Buch, die Bibel, ist nicht einfach nur ein Buch. Es ist was Besonderes. Es ist wirklich was Besonderes. Du kannst es als was Gewöhnliches behandeln, dann wird es vielleicht auch was Gewöhnliches sein, aber wenn du mit dem Hintergrundwissen rangehst, es ist was Besonderes. Du schlägst hier was Besonderes auf, dann wirst du erleben, wie besonders das auch wirklich ist. Denn warum? Was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Also viele von uns interessieren sich ja, oh, was sagt Gott da dazu? Ne? Was spricht denn Gott zu mir? Ne? Was will denn Gott von mir? Was denkt er denn überhaupt so von mir, Gott? Ne? Und wie sieht denn Gott die ganzen Dinge? Wie sieht denn Gott die Welt? Wie sieht denn Gott das Ganze? Meine Lieben, die Bibel ist eingegeben von Gottes Geist, vom Heiligen Geist. Wer ist der Heilige Geist? Gott. Also wenn du mehr über deinen Papa erfahren möchtest, wenn du mehr über Gott erfahren möchtest, lies die Bibel. Sie ist eingegeben von Gott. Gott schreibt da, wie er Dinge sieht. Gott schreibt Sachen da nieder, wie er dich sieht. Gott schreibt eigentlich, Gott offenbart sich im Wort. Gott offenbart sich in diesem Wort. Gott offenbart sich in diesem Buch, wer er wirklich ist. Und nicht nur er offenbart sich, weil du aus Gottes Wort auch geboren bist, siehst du auch deine Identität. Es wird sich auch offenbaren, wer du bist. Also es ist nicht nur einfach ein Buch. Und wenn es auch vor vielen, vielen Jahren vom Geist Gottes eingegeben wurde, es ist heute aktueller denn je, weil du da drin beschrieben bist. Und es ist das Faszinierende, du findest auf dieser Welt kein einziges Buch, was so detailliert dich und deine Identität beschreibt, das so detailliert beschreibt, wie Gott die Dinge sieht und wie du mit Umständen umgehen solltest. Und du sagst jetzt, ja, vor 2000 Jahren wurde das, oder noch länger wurde das dann vielleicht verfasst und durch den Heiligen Geist eingegeben, die Welt hat sich doch verändert. Ja, sie hat sich verändert, aber das Buch, die Bibel gibt dir immer noch die klare Anweisung, auch heute, wie du mit Herausforderungen umzugehen hast, wie du mit was umzugehen hast, wenn du da drin liest und es für dich nimmst. Und es heißt hier, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Sie unterrichtet in der Wahrheit. Also wenn du das Wort kennst, wirst du wissen, was ist die Wahrheit. Wenn du das Wort kennst, wirst du wissen, okay, Corona, Herausforderungen ist kein Faktor mehr für dein Leben. Es wird dich nicht mehr tangieren, weil du die Wahrheit kennst. Und die Wahrheit ist nun mal eine andere, weil es im Wort Gottes so steht. Und so wirst du diese Wahrheit aufnehmen können. Du wirst über diesen Dingen dieser Welt stehen können, weil das Wort Gottes über den Dingen dieser Welt einfach steht, weil es von Gott eingegeben ist. Und das muss uns klar werden. Also wir brauchen keine 10 Schritte zu einem besseren Leben. Wir brauchen keine 5 Schritte zu einem besseren Familienleben oder irgendwas. Was wir brauchen, ist die Bibel und das Wort Gottes. Und es wird dich in alle Wahrheit reinführen. Halleluja. Das ist doch fantastisch. Wow. Wow, es geht ja dann noch weiter. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift, also mit Hilfe der Bibel, mit Hilfe des Wortes, allen Anforderungen gewachsen. Also hier heißt es nochmal ganz klar, die Bibel, wenn du das Wort nimmst, wenn du diese Worte liest, bist du allen Anforderungen gewachsen, die du in deinem Leben hast. Allen. Da steht nicht nur ein Teil, 10 Schritte zum besseren Familienleben, 10 Schritte zum besseren Beruf. Nein, allen. Allen Anforderungen, allen Herausforderungen, alles, was auf dich zukommt, bist du gewachsen. Gott hat dich ausgerüstet. Er hat dich nicht alleine hier gelassen. Er hat dir eine Gebrauchsanweisung mitgegeben. Er hat dir was Höheres mitgegeben, mit dem du über den Dingen dieser Welt stehen kannst. Es ist das Wort Gottes. Und da kann ich nur noch mal wiederholen, was Marion gesagt hat. Lies da drin. Mach es dir zu eigen. Es bist du. Es ist deine Identität, die darüber kommt. Es ist dein Leben, was da drin steht. Versteht ihr? Wir dürfen es nicht einfach wie ein Buch lesen, sondern wir müssen es lesen als da wird über mich geschrieben. Da steht das Wort Gottes drin. Da offenbart sich Gott. Ne? Wir sollten über diese Bibelverse meditieren. Wir sollten darüber nachdenken. Wir sollten den Heiligen Geist wirken lassen. Wenn du mal was nicht verstehst, ne, geh in dich, ne, und sag, Heiliger Geist, helf mir. Wie ist es zu verstehen? Ne? Der beste Ausleger von der Schrift ist der Heilige Geist. Auch da brauchst du jetzt nicht irgendwelche drei Schritte zu irgendwas, sondern du hast eigentlich alles, was es braucht. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass du keine anderen Bücher mehr lesen sollst. Es ist gut. Ne? Du kriegst Anregungen auch. Der Heilige Geist, ne, hilft dir auch da dabei. Er zeigt dir auch, welche Bücher du sonst noch lesen musst. Aber es fokussiert sich letztendlich alles auf das Wort Gottes. Ne? Weil die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Aber das, was da drin steht in der Bibel, das ist die Wahrheit. Das ist unser Leben. Das ist das, was wir brauchen. Das ist unser Fundament, oder es sollte zumindest unser Fundament sein. Na? Und wenn du dieses Fundament hast, ich sag dir, da kommt ein Wind von links, da kommt ein Wind von rechts, da stürmt's, da hagelt's und da schneit's und du bist trotzdem noch gut drauf. Na, du bist trotzdem noch gut drauf. Du dankst trotzdem noch Gott und sagst Halleluja, danke für den perfekten Tag. Vielleicht sagen deine Umstände alle was anderes. Aber du sagst nein, ich danke dir, Vater, für den genialen Tag. Denn ich weiß, heute gehe ich wie als Sieger heraus. Halleluja. Amen. Ich muss erstmal ein bisschen kurz lachen, weil eigentlich der Heilige Geist hat mir während der Woche, Anfang der Woche, dieses Buch empfohlen. Anscheinend gehört dieses. Okay. Anscheinend dein Buch gehört zu den Büchern, die man lesen darf. Unglaublich, der Heilige Geist ist manchmal lustig, ja? Der ist manchmal Halleluja. Oh wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Glory, glory. Eigentlich hatte mich in ein Buch geführt und das fasst eigentlich zusammen die geistlichen Gespräche, die ich mitbekommen habe. Und, Seite 57. Kapitel Kennzeichen der Bewegung, der Herrlichkeit, steht geschrieben, er ist für uns als Söhne und Töchter Gottes in dieser besonderen Zeit so essentiell wie nie zuvor optimal vorbereitet zu sein. Auf den allerletzten großen Paukenschlag der Heilgeschichte Gottes, nämlich die Wiederkunft Jesus. Und da sagst du, diese Vorbereitung durch den Heiligen Geist natürlich, diese Vorbereitung geschieht jedoch ausschließlich dadurch, dass wir unseren Platz einnehmen in dem, was Gott jetzt tut. Und das Stichwort eigentlich, das er mir dadurch gegeben hat, ist die Vorbereitung. Wir wissen durch Pastorin Irina, dass die Welle auf uns zukommt. Und am Anfang des Lobpreises hat noch das Lobpreisteam gesagt, Revolution. Ja, eine Revolution steht vor der Tür. Und der Heilige Geist hatte mir gesagt, ihr sollt vorbereitet sein. Und ich habe der Pastor Georg die Auslegung gegeben. Was bedeutet vorbereitet zu sein? Nämlich unseren Platz einnehmen in dem, was Gott jetzt tut. Und das war erleuchtend, als ich das gelesen habe. Ich dachte, ich muss irgendwas tun, irgendwas Spezielles tun, aber ich muss erkennen, was Gott hier tut und welcher Platz ich einnehmen sollte. Und da hat mich der Geist in Johannes Kapitel 1, Vers 23 geführt und die Leute kamen zu Johannes, der Teufel, und sagte, wer bist du? Und dann, wenn man weiter liest, merkt man, sie war gar nicht interessiert an den Namen Johannes. Sie kannte doch nur Johannes, sie kannte doch die Eltern von Johannes. Und sie sagen, wer bist du? Und dann sagt er, ich bin die Stimme. Ich bin die Stimme, die in der Wüste ertönt. ebne den Weg des Herrn. Wer bist du, in was Gott jetzt tut? Hast du dich im Geist gefunden? Letzten Sonntag hast du gesagt, Zeit der Positionierung. Und der Sonntag davor hast du eine Reihe von israelischen Namen gelesen. Und daraus hast du gesagt, dass jeder zu einem bestimmten Dienst zugeordnet wurde. Die richtige Person an der richtigen Ort zur richtigen Zeit. Wer bist du, in was Gott gerade tut? Ich glaube, wenn die Leute kämpfen, immer rauszugehen, die Welt zu verlassen, ich denke teilweise, weil sie nicht verstehen, wer sie sind, was Gott gerade tut, welche Rolle sie da übernehmen sollen. Johannes der Täufer, ihr wisst alle, was er gegessen hat, wie er sich gekleidet hat. Das hatte etwas mit seinem Dienst, mit seiner Berufung, mit was er auf der Erde zu tun hatte. Es gibt Dinge, die ich nicht mache, weil ich erkannt habe, welche Berufung ich habe. Und was Gott gerade tut und was ich dazu beitragen sollte. Und heute habe ich eine Botschaft für dich. Der Herr will, dass du dich vorbereitest, indem du deinen Platz einnimmst, in was er gerade tut. Die Welle kommt. Wenn du nicht vorbereitet bist, kann es sein, dass die Welle dich zerstört. Apostelgeschichte 5 spricht von Ananias und Sapphira. Sie haben nicht erkannt, was der Geist damals in dieser Kirche war dabei zu tun. Alle hatten alles verkauft, alle zusammengebracht. Und die haben das nicht gemacht. Und am Ende wissen wir, was sich daraus ergeben hat. Sie sind tot gefallen. Und der Petrus sagte, ihr habt nicht mich belogen, aber der Heilige Geist. Und letzten Sonntag haben wir von Ehre gesprochen. Also Zeit der Positionierung. Ich bete, da der Heilige Geist dich zeigt, welche Rolle, auf Französisch sagt man, dann ta fonction définit ton onction. Deine Rolle, deine Stelle definiert, wie du in deine Selbstsalbung, ich habe das nicht richtig übersetzen können, aber die verstanden haben, haben wahrscheinlich verstanden. Der Heilige Geist hat das bestimmt getan für mich als Unterstützung. Dann will ich am Ende 1. Korintherbrief, Kapitel 12, lesen. Wir sind durch den Heiligen Geist in den Leib Christi eingetauft worden. Manche sind die Nase, manche der Fuß. Wer bist du im Leib Christi? Die Marion hat gesagt, du musst mit dem Leib Christi, mit Christus gebunden bleiben, verbunden bleiben. Aber du musst auch erkennen, wer du bist im Leib Christi. Das ist sehr wichtig, weil auf uns kommt eine 10 Meter hohe Welle. Eine Revolution. Als wir gelobt haben, konnte ich nicht meine Beine bewegen. Es war schwer, das Gewicht, die Herrlichkeit Gottes. Lass uns vorbereitet sein. Lass uns unsere Stelle erkennen. Lass uns tun, was er von uns erwartet, indem wir erkennen, welchen Platz wir einnehmen sollen in dem, was er tut. Ich habe geschafft, ich habe versucht, auf Deutsch es zu machen. Ich hoffe, du mitnehmen konntest. Und Christian, Entschuldigung, ich habe ein Buch gelesen. Oh, okay, dann bin ich beruhigt. Halleluja. Was für eine starke Zeit, in der wir leben, wo wir uns positionieren sollen und wo wir unseren Platz einnehmen sollen im Leib Christi und in der gesamten Bewegung, die Gott vorhat. Halleluja. Und ich bin immer so froh, ein Teil davon zu sein. Amen. Bist du nicht auch froh, ein Teil davon zu sein und dass du wirklich deinen Platz einnehmen kannst in dieser Geschichte, die Gott schreibt? Halleluja. Und wir haben es jetzt die ganze Zeit schon gehört mit die Position einnehmen oder den Fokus zu halten, uns auf das Richtige zu fokussieren. Nicht auf das, was der Teufel jetzt vorhat in der Welt, nicht das, natürlich erkennen wir auch an der Welt, erkennen wir die Zeichen der Zeit und sowas, aber wir sollen uns einfach nicht fokussieren auf das, was er tut, sondern wir fokussieren uns auf das, was Gott tut, weil letztendlich spielen wir da drin eine Rolle, in dem, was Gott tut, nicht was der Teufel macht. Und so kannst du ganz leicht aussortieren. Paulus schreibt an die Philipper, er sagt, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig ist, zum Beispiel, das heißt, nicht jedes YouTube-Video, das auf Facebook angeflogen kommt, ist für dich da. Manche kannst du schon am Titel erkennen und sagen, das ist nicht wahrhaftig und damit muss ich mich nicht beschäftigen. Er sagt, alles, was wahrhaftig ist, alles, was gut, was wohllautend und was für Wörter da auch sind. Und er sagt, darüber denkt nach, da haltet euren Fokus oder beschäftigt euch damit. Wir beschäftigen uns nicht mit dem, was der Teufel macht, sondern wir beschäftigen uns mit der Herrlichkeit Gottes. Amen. In der Welt, es wird finster, es wird auch immer finster und was auch immer. Aber es heißt, dass die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses größer sein wird. Amen. Die wird größer sein als die des vorherigen Hauses. Also fokussieren wir uns doch lieber auf das, Halleluja, und nicht auf das, was der Teufel vorhat. Als die Israeliten gerade ins verheißene Land kommen wollten, haben sie ja die Kundschafter ausgeschickt. Und in 4. Mose können wir lesen, wie die Kundschafter zurückkommen und was sie dem ganzen Volk da erzählen. Und da sieht man auch ganz stark, dass du kannst richtig vorbeischießen, wenn du den Fokus nicht hältst. Du kannst richtig vorbeischießen, wenn du auf die falschen Sachen schaust. Und zwar heißt es in 4. Mose 13, Vers 26, und sie gingen und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels in die Wüste Paran nach Kadesch und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihm und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandtest, und es fließt wirklich Milch und Honig darin, und dies ist seine Frucht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark, und die Städte sind sehr fest und groß, und wir sahen auch Söhne Enaks dort, das waren die Riesen. Die Amalekiter wohnen im Land des Negev, die Hethiter, Jebusiter, Amoriter und was auch immer. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Halleluja. Das ist die Einstellung. Es heißt da vorne auch irgendwo, dass Josua und Kaleb, die waren einfach unter einem anderen Geist. Die waren einfach in einem anderen Geist. Und zwar waren die in diesem Geist des Glaubens. Die wussten, was Gott gesagt hat. Er hat gesagt, jedes Land, das ganze Land, auf das ihr eure Füße tretet, euch habe ich es gegeben. Natürlich waren da Herausforderungen, natürlich waren die Städte Jericho und alles und die würden es nicht einfach so hergeben. Ach ja, euer Gott hat gesagt und geben es einfach her. Nein, die mussten schon gehen und es einnehmen und kämpfen. Aber als sie das Land eben bekundschaftet haben, da konntest du dich fokussieren auf die Verheißung Gottes, dass da fließt wirklich Milch und Honig. Es ist wirklich so stark. Es ist wirklich ein echt verheißenes Land einfach. Und guck dir die Trauben an. Da heißt es, dass zwei Männer, die auf einer Stange tragen mussten und was auch immer. Wunderbares Land. Starke Verheißung. Gott hat gesagt, ich hab's euch gegeben. Geht und nimmt es ein. Und dann waren da aber trotzdem welche, die ihren Fokus halt nicht auf das gelegt haben, sondern, ja, aber da sind doch, die Städte sind befestigt und sie haben dicke Mauern und dann sind da auch noch diese Riesen, die Söhne Enaks, das sind echte Riesen und ich meine, ja klar, die sind vielleicht größer als du und der eine hat 12 Finger gehabt anstatt 10, als ob er jetzt stärker ist, weil er 12 Finger hat. Ich meine, come on. Halleluja. Deshalb halte lieber den Fokus auf das, was Gott gesagt hat. Er hat gesagt, euch habe ich das Land gegeben. Natürlich musst du vorwärts gehen, natürlich musst du gehen und dich vorbereiten auf den Kampf und vorwärts gehen und kämpfen. Wobei, wenn man sich die Schlacht um Jericho anguckt, müssen die nicht viel kämpfen. Und Gott will auch nicht, dass du irgendwie aus eigener Kraft da viel machen musst. Du sollst ihm einfach nur vertrauen und den Fokus nicht verlieren. Und er lässt es machen. Halleluja. Er macht es. Letztendlich sind die Mauern gefallen. Ist physikalisch und natürlich überhaupt unerklärbar. Aber Gott hat es gemacht. Gott bewirkt es für uns. Halleluja. Es ist so gut. Es ist so gut. In Hebräer 4 greift der Schreiber das auf über diese Geschichte. Und da sagt er 4, Vers 2, denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden. Okay, eine gute Botschaft, ein Evangelium. Gleich wie jenen, aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Weil sie sich lieber mit den Umständen und mit den Mauern und mit den Problemen, die sie bezwingen müssen, beschäftigt haben. Und die haben ein ganzes Volk damit verdorben oder halt verwirrt, sodass sie das halt die anderen alle Angst hatten. Wenn Gott aber doch gesagt hat, das ist das Land, das ich euch geben will. Dass ich euch, glaube, gegeben habe. Euch habe ich es gegeben. Euch habe ich es gegeben. Die Verheißung ist da. Die Verheißung ist da. Gottes Zusage ist da. Die Frage ist nur, schauen wir auf das, was noch nicht da ist? Schauen wir auf das, was im Äußerlichen vielleicht unbezwingbar aussieht? Oder schauen wir auf die Zusage und zusätzlich auch noch auf die Verheißungen, die da sind, dass das da ist, wirklich Milch und Honig fließend und überfließend? Ist doch noch so cool, wie es da steht. Da ist wirklich Milch und Honig, das überfließt. Halleluja. Das sind wunderbare Sachen. Und der entscheidende Punkt ist hier, dass die sich... Alle hatten die Verheißung. Alle haben gehört, das ist unser Land. Alle haben die gleiche Botschaft bekommen. Er sagt hier in Hebräer 4, Vers 2, denn auch uns ist die Heilsbotschaft verkündet worden. Alle haben die gleiche Message bekommen. Und du siehst im Leib Christi allein schon, wir haben alle die gleiche Message bekommen. Wir haben alle das Wort Gottes bekommen. Aber du siehst, dass einige sich lieber fokussieren auf dass wir durch viele Leiden gehen müssen und Trübsal und was auch immer. Du siehst, dass andere sich fokussieren auf keine Ahnung, was da noch alles gibt. Aber es gibt auch die Herrlichkeit Gottes. Amen. Halleluja. Es gibt auch das, was Gott wirklich vorhat. Es gibt die Verheißungen. Gott hat starke Sachen vor und wir sollen uns auf das fokussieren und dementsprechend handeln. Und nicht... Amen, weil da kannst du wirklich vorwärts gehen. Was kannst du mit den anderen Sachen machen, wenn du dir nur ausdenken und ausmalen willst, was der Teufel alles vorhat? Was willst du für Vorkehrungen treffen? Da halten wir uns doch lieber bei Gott, da halten wir uns doch lieber mit unserem Auftrag, was wir tun sollen und handeln dementsprechend. Jakobus sagt, dass der Glaube ohne Werke ist tot. Das heißt, er sagt sogar, dass was hilft es, wenn du an Gott glaubst, die Dämonen glauben auch und sie zittern. Aber davon werden sie nicht errettet oder ich weiß nicht, geht wahrscheinlich eh nicht, aber bringt ihnen nichts. Sondern er sagte Glaube ohne Werke und er redet natürlich nicht von Gesetzeswerken, er redet natürlich nicht, dass du musst schon an Gott glauben, aber du sollst jetzt auch dich immer waschen und besteigen lassen oder was auch immer, den Sabbat halten und so Sachen. Er redet nicht von Gesetzeswerken, sondern er redet von Werken des Glaubens. Er redet davon, dass wenn du glaubst, dann handle auch danach. Wenn du glaubst, dann sprich auch dementsprechend. Wenn du glaubst, dann danke Gott im Voraus schon davon, weil du weißt, dass der Sieg gehört dir. Das heißt, wenn du glaubst, dann nimmst du Schritte und beweist praktisch deinen Glauben und zeigst praktisch, dass du wirklich glaubst. Weil die Dämonen glauben auch, aber es bringt ihnen nichts. Halleluja, aber uns bringt es was, wenn wir glauben und wenn wir Gott wirklich beim Wort nehmen und gemäß dem Wort handeln, gemäß dem Wort vorwärts gehen. Gemäß dem, was er gesagt hat, gemäß dem. Und wenn wir uns, wie ich vorher gesagt habe, wenn wir uns auf die Herrlichkeit Gottes fokussieren, wenn wir uns auf das fokussieren, was Gott im Begriff ist zu tun, nicht auf was der Teufel alles vorhat in der Welt. Amen. Dann können wir vorwärts gehen, dann können wir in diese Werke des Glaubens reinkommen. Da gibt es die Stelle, die habt ihr hier bestimmt auch schon öfters gehört, in Jesaja 54, da heißt es, hatte Pastor auch schon öfters gelesen, da heißt es ja, weite dein Zelt aus, spanne die Zeltpflöcke weit. Amen. Und ich habe mal geguckt, was er davor sagt. Jesaja 54. Genau. Erweitere den Raum deines Zeltes und dehne die Zeltdecke deiner Wohnungen aus. Was er davor sagt ist, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen lagst. Denn die Vereinsamte wird mehr Kinder haben als die Vermählte, spricht der Herr, also als die Verheiratete. Weil es geht hier um eine Frau, die keine Kinder kriegen konnte. Und er sagt zu ihr danach, erweitere den Raum deines Zeltes. In anderen Worten, richte ein Babyzimmer ein. Er hat dir die Verheißung gegeben und er sagt hier, freue dich, du Unfruchtbare, und richte ein Babyzimmer ein. Er sagt praktisch, erweitere den Raum deines Zeltes und dehne die Zeltdecken deiner Wohnungen und spare nicht, spanne deine Seile weit aus und befestige deine Pflöcke, denn zur Rechten und zur Linken wirst du dich ausbreiten. Halleluja. Er hat dir die Verheißung gegeben und wir können danach gehen. Wir können Schritte des Glaubens unternehmen und Halleluja, und das wird zustande kommen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Geht's euch gut? Halleluja. Preist den Herrn. Ich lass mich das einfach mal zusammenfassen mit einem Bibelvers, den mir Gott heute Morgen gegeben hat. Halleluja. Und dann machen wir zum Schluss noch eine kleine Aktivierung. Und zwar Jakobus 4, Vers 8. Da heißt es, in der Elberfelder Übersetzung heißt es folgendermaßen, machen wir sie, nach dem Hebräerbrief kommt es ja. Genau. Naht euch zu Gott und er wird sich euch nahen. Oder in einer anderen Übersetzung kann man auch sagen, kommt zu Gott und er kommt zu euch. Weißt du, ich glaube, dass all das, was wir heute Abend, was wir hören, worum es Gott letztendlich geht, ist tatsächlich, er möchte einen Sog in uns erzeugen. Ein Sog hin zu ihm, ein Sog in ihn hinein, ein Sog näher zu ihm. Ja, du sagst, ja, ich bin ja schon im Geist, ich bin ja schon angekommen, ich bin ja schon sogar eins mit ihm. Ja, das stimmt, du bist im Geist eins mit ihm, du bist im Geist angekommen. Aber deine Seele muss manchmal noch ein bisschen nachziehen. Deswegen steht dieser Vers da. Naht euch zu Gott, ist ein Wort an die Seele des Menschen. Weil der Gläubige ist schon in Gott, er ist eins mit Gott. Gott lebt in dir, näher kann er dir nicht mehr kommen. Du kannst ihm nicht näher kommen, aber das ist eine geistliche Realität. Aber Gott spricht zu deiner Seele und er sagt, näher zu mir. Und er erzeugt diesen Sog. Und mit diesem Sog will er dich hineinsaugen sozusagen in seine Gegenwart. Er möchte dich hineinsaugen vor sein Angesicht. Er möchte deine Seele da hineinsaugen. Weil die Sache ist tatsächlich die, je tiefer du in ihn hineingesaugt bist, je näher du ihm kommst, auch mit deiner Seele, umso mehr verliert alles andere an Bedeutung. Also das ist das Geheimnis. Amen. Je näher du ihm kommst, umso intensiver kann die Herrlichkeit auf dich strahlen, umso stärker wird die Strahlung. Es ist ungefähr so, wie wenn du in Richtung Sonne dich bewegst. Ja? Wenn du jetzt, heute war wieder ein schöner Tag, wenn du jetzt an so einem Tag, wenn du deinen Kopf in Richtung Sonne streckst, dann spürst du die Wärme der Sonne. Dann spürst du die Strahlung der Sonne. Und das ist wunderbar und das ist angenehm, weil die Erde genau in der richtigen Entfernung ist zur Sonne, sodass einfach die Wärme für uns ziemlich passend ist. Vielleicht manchmal, wenn du im Hochsommer irgendwo im Süden liegst, dann wird es vielleicht ein bisschen extrem. Also ist schon etwas stärker dann die Strahlung als jetzt im Frühjahr hier in Mitteleuropa. Aber auf jeden Fall ist insgesamt die Sonne so eingestellt oder die Entfernung Entfernung Erde-Sonne so eingestellt, dass es für dich sozusagen noch handelbar ist. Aber wenn du jetzt in ein Raumschiff steigst und du fliegst näher Richtung Sonne, dann wird die Strahlung der Sonne immer stärker und immer stärker. Und irgendwann mal beginnt sie alles um dich herum so einzunehmen. Es wird so gleißend hell, es wird so heiß, es wird so, die Strahlung wird so stark, dass alles andere um dich herum völlig, ich sag mal, völlig zu Boden fällt, völlig an Bedeutung verliert. Und genau das ist das, was Gott in dieser Zeit mit unseren Seelen, mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen, mit uns als Person machen möchte. Er möchte uns so nah an sich heranziehen, dass seine Strahlung, seine Herrlichkeit, seine Abstrahlung alles andere überstrahlt und ausstrahlt und übernimmt, sodass einfach nichts mehr davon übrig bleibt. Amen. Halleluja. Weißt du, das brauchen wir in dieser Zeit. Wir haben es in mehreren Predigen gehört heute Abend. In dieser Zeit, weißt du, wo so viel an Ablenkungen da ist, wo so viel an Gedanken da ist, wo so viel an Aktivität im Geist ist, ob das jetzt politisch ist, ob das Corona-mäßig ist, wie ob das im Leib Christi ist, irgendwelche Theorien, das Zeichen des Tieres und der Antichrist und was weiß ich was alles, was so im Schwange ist, weißt du, all diese Dinge versuchen sich groß zu machen. Ja, Jesaja 60 sagt, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Aber, sag mal zu irgendjemandem in deiner Nähe, aber über dir strahlt der Herr auf und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Mit anderen Worten, je stärker die Finsternis dieser Welt sich gebärdet, umso mehr zieht Gott uns in die Abstrahlung seiner Herrlichkeit hinein. Halleluja. Sodass dieses Licht einfach die Finsternis überstrahlt. Amen. Ich habe mal eine Geschichte gehört von einem Vater mit seinem Sohn. Und der Sohn, das ist eine Geschichte, ja. Der Sohn hat den Vater gefragt und hat gesagt, Papa, wie groß ist Gott? Ist eine gute Frage, ne? Wie groß ist Gott? Wollte einfach wissen, wie groß ist Gott? Typische Kinderfrage, ja? Wie groß ist Gott? Du sagst jetzt, ja, Gott ist Geist, kann man nicht messen, ja, aber das Kind will wissen, wie groß ist Gott? Ist er, wie breit, wie hoch, wie dick, wie dünn und so weiter. Und der Vater, was hat der Vater gemacht? Er hat auf den Himmel gezeigt und da ist so ein Flugzeug in 10 Kilometer Höhe so etwa, ein Flugzeug drüber geflogen und hat den Sohn gefragt und gesagt, wie groß ist dieses Flugzeug? Und dann hat der Sohn gesagt, oh, das ist winzig klein da oben, winzig kleines Flugzeug. Und dann hat der Vater den Sohn zum Flughafen gefahren. Und dann kamen sie an diesen Düsenjets vorbeigefahren. Und dann hat der Sohn gesagt, wow, so groß dieses Flugzeug. So groß. Ja, der Vater gesagt, das ist das gleiche Flugzeug, das wir vorher am Himmel gesehen haben, wo du gesagt hast, das ist so klein. Und dann hat er zum Sohn gesagt, schau, das alles Entscheidende ist, beim Flugzeug wie bei Gott, aus welcher Entfernung schaust du ihn an? Amen. Weißt du, warum ist im Leben mancher Menschen Gott so wenig bedeutsam? Warum spielt er so eine geringe Rolle? Warum erscheint er ihnen so unbedeutsam, so klein, so weit weg, so unbedeutend? Einfach, weil sie so weit weg sind von ihm. Weil ihre Seele sich so weit entfernt aufhält. Aber je näher du zu Gott kommst, je mehr du dich ihm näherst, umso größer wird er. Amen. Je näher du kommst, umso größer wird er, bis er alles andere einnimmt. Und weißt du was? Je größer Gott wird, umso kleiner wird dein Problem. Umso kleiner wird der Raum um dich herum für die Probleme. Umso kleiner werden die Umstände. Umso weniger Raum gibt es für die Finsternis um dich herum. Umso weniger Raum gibt es für irgendwas anderes um dich herum. Weil Gott ist so groß. So groß. Und je näher du kommst, umso noch größer wird er. Und deswegen ist dieser Ruf Gottes in dieser Zeit ganz speziell, ganz besonders. Naht euch zu mir, kommt näher ran. Entscheidet euch in eurer Seele, näher ranzukommen an mich. An mich als Person, an meine Kraft, an meine Herrlichkeit, an meine Energie sozusagen. Ja? Denn je näher du kommst, umso größer werde ich, umso stärker wird die Kraft, umso heller strahlt das Licht, umso größer ist die Herrlichkeit und umso weniger Raum gibt es noch für die Finsternis. Amen. Halleluja. Jetzt lasst uns einfach zum Schluss, lasst uns das mal gerade praktizieren. Ich nehme einfach mal die Bibelstelle in Offenbarung 1. Offenbarung 1 ist ein Bild oder eine Vision, die Johannes hatte. Und es gibt uns ein Bild von Gott, nämlich in der Person von Jesus, der ja Gott ist, in seiner Person, wie er jetzt ist, zur Rechten des Vaters, in der Herrlichkeit des Herrn. Ja? Und ihr erkennt ja die Stelle, da heißt es, von Johannes heißt es, und ich sah mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Wir haben übrigens vorher das Lied gesungen, Monika hatte dieses Lied auch, wo genau das vorkommt, weißer wie die weiße Wolle und so weiter. Wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht war wie die Sonne, leuchtet in ihrer Kraft. Amen. Und da hast du dieses Bild von der Sonne wieder. Amen. Gottes Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Das heißt, es ist Energie pur, das ist Herrlichkeit pur, das ist Licht pur, das ist Kraft pur. Und je näher du ihm kommst, umso mehr wird es auf dich abstrahlen, umso wärmer wird es, umso heller wird es, umso stärker wird es, umso energiereicher wird es. Halleluja. Also lasst uns heute Abend zum Schluss, lasst uns etwas tun, auch ihr im Livestream, macht einfach mit. Lasst uns einfach mal unsere Augen schließen, einfach zum Schluss. Halleluja. Lass uns einfach unsere Augen schließen. Und dann stell dir einfach mal diesen verherrlichten Christus vor, so wie ich es gerade vorgelesen habe. Ja, den Christus mit den Augen wie eine Feuerflamme. Oder wie Feuerflammen, sind ja 2 Augen. Augen wie Feuerflammen. Seine Füße glühend wie Erz im Ofen. Sein Gewand lang, sein Gürtel golden, seine Haare weiß wie weiße Wolle, seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Aus seinem Mund geht ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Und jetzt lass einfach mal deine Seele sich erheben. Und wirklich auf diesen Christus zufliegen, so wie ein Raumschiff, das Richtung Sonne fliegt. Lass einfach mal deine Seele zu ihm fliegen. Halleluja. Näher zu ihm. Fang an, die Sonne seines Angesichts zu spüren. Wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Ui, ui, ui. Und wenn es schon ein bisschen warm wird, dann flieg einfach noch weiter. Geh noch näher ran. Ui, ui, ui, ui, ui. Geh noch näher ran. Noch näher. So bis die Oberfläche seines Angesichtes dein gesamtes Gesichtsfeld füllt. Bis du ihn nicht mal mehr als gesamte Person wahrnehmen kannst, sondern nur noch sein Angesicht sehen kannst. Weil das ist das, was das Wort Gottes sagt. Sucht mein Angesicht. Sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Jetzt geh ganz direkt auf sein Angesicht, sodass nichts anderes mehr da ist, außer sein Angesicht. Wow. Und spür einfach mal die Strahlung. Spür einfach mal die Herrlichkeit. Puh. Halleluja. Wenn du merkst, dass deine Seele abschweifen will, dann zwing sie, sag ihr, rein in die Sonne. Direkt vor sein Angesicht. Ui, ui, ui, ui. Hoch. Halleluja. Weißt du, er nimmt alles ein. Er nimmt alles ein. Seine Energie nimmt alles ein. Manche werden sogar körperlich spüren. Mir geht es manchmal so, wenn ich das für mich mache, dann ist es wirklich so, dass ich wie das Gefühl habe, wenn ich jetzt noch länger bleibe, dann kriege ich einen Sonnenbrand. Aber hab keine Angst, du kriegst jetzt keinen Sonnenbrand physischen. Und selbst wenn, dann ist es auch wert. Und das ist ein göttlicher Sonnenbrand. Lass dich einfach wirklich einnehmen von ihm. Lass dich einnehmen von seinem Wesen. Lass dich einnehmen von seiner Herrlichkeit. Lass dich einnehmen von seiner Abstrahlung, von seinem Licht. Gib dich nicht mit ein bisschen zufrieden. Sag, Herr, ganz nah, verschmolzen mit seinem Angesicht. Deine Seele, deine Gefühle, dein Verstand, völlig verschmolzen mit seinem Angesicht. Halleluja. Halleluja, ihr beim Livestream, lass dich bescheinen. Spür diese Einheit mit ihm. Halleluja, alles andere wird uninteressant. Das merkst du plötzlich, alles andere verliert Bedeutung. Ablenkungen verlieren Bedeutung. Andere Gedanken, wie wird das, wie wird jenes, verliert völlig seine Bedeutung. Wie muss man das einschätzen, wie wir vorher gehört haben, was ist da richtig, was ist da falsch. Es verliert seine Bedeutung angesichts seines Angesichtes. Oh. Oh. Halleluja. Oh ja, Jesus, nimm jeden Einzelnen hier und über Livestream, nimm jeden Einzelnen völlig ein mit dieser Substanz des Himmels, Herr. Nimm jeden Einzelnen völlig ein mit deiner Liebe, Herr. Völlig ein mit deiner Herrlichkeit, Herr. Halleluja. Danke, Herr, im Anschauen deines Bildes, heißt es, werden wir verwandelt. Und wir werden verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und wenn wir von dir bestrahlt worden sind, Herr, dann strahlen wir dich wiederum aus zu den Menschen um uns herum. Wenn wir von dir beschienen worden sind, dann scheinen wir wieder hinaus zu den Menschen um uns herum. Danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. Uiuiui. Wie viel spüren körperlich auf dem Gesicht, dass es heiß wird? Bei dir? Ja. Wer noch? Bei dir auch? Ja. Bei dir auch? Okay. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wow. Ist die Realität. Ist die Realität. Also das ist die wahre Realität. Die Reiche dieser Welt, die Gedankengebäude dieser Welt, die Höhen dieser Welt, das ist gar nicht die wahre Realität. Das merkst du daran, dass wenn du ihm näher kommst, verliert es Bedeutung. Verliert völlig seine Bedeutung, verliert sein Gewicht. Daran merkst du, dass es nicht die wahre Wirklichkeit ist. Das macht sich nur manchmal hier so groß. Aber je näher du ihm kommst, umso kleiner wird es. Umso mehr verliert seine Bedeutung. Halleluja. Ja. Ja, Vater, ich bete für jeden Einzelnen hier heute Abend, Herr, für jeden hier live und für jeden über Livestream, Herr, dass wir wirklich ein Volk sind, Herr, dass wir Söhne und Töchter sind, eine Familie sind, Herr, die aus deinem Angesicht her lebt, Herr, die direkt von deinem Angesicht her lebt. Nicht aus menschlichen Gedanken her, nicht aus menschlichen Meinungen heraus, sondern direkt von deinem Angesicht her. Direkt von dieser persönlichen, intimen, engen Begegnung mit dir, Herr. Aus dieser Realität deines Angesichts. So wie Mose gesagt hat, wenn dein Angesicht nicht mit uns geht, dann lass uns nicht hier heraufziehen. Und so sagen auch wir, Herr, wir wollen nicht ohne dein Angesicht gehen, Herr. Sondern wir wollen uns bescheinen lassen von deinem Angesicht. Und dann wollen wir in diese Welt gehen. Und dann wollen wir scheinen, Herr. Halleluja. Und jeder Einzelne von uns ist ein Licht in dieser Welt. Nicht nur ein Lichtlein, nicht nur eine Funzel, nicht nur irgendwie ein bisschen ein nettes Lichtlein, sondern eine Energiequelle für diese Welt. Also Gott ist die ewige, unendliche Energiequelle. Wenn du von ihm bestrahlt worden bist, wenn du von ihm beschienen worden bist, dann wirst du wieder zur Energiequelle nämlich für diese Welt. Halleluja, Halleluja. Und als diese Energiequelle werden dich die Menschen wahrnehmen. Sie werden vielleicht nicht als erstes wahrnehmen, dass es Jesus ist. Das wissen sie ja gar nicht. Aber sie werden diese Energiequelle wahrnehmen. Sie werden spüren, da ist eine Quelle. Und gerade in dieser Zeit werden sie es besonders spüren. Sie werden merken, mei, in dem sprudelt's, in dem, da ist Power da. Der ist ermutigt, der ist gut drauf, da ist was da. Da kommt was von innen raus und sie können es nicht einordnen, weil sie sagen, es gibt doch gar keinen Grund dazu. Es gibt gar keinen Grund dafür im Äußeren. Man muss sich doch aufregen, man muss doch Angst haben, man muss doch was auch immer Bedenken haben, man muss Probleme haben und so weiter. Aber bei dem, da ist eine Quelle im Innersten. Ja, Jesus hat gesagt, es ist eine Quelle, die ins ewige Leben quillt. Halleluja. Und das nehmen die Menschen wahr. Und dann ist es leicht, ihnen zu sagen, wer die Quelle ist. Amen. Bist ja nicht du aus dir selbst, sondern es ist ja Jesus. Halleluja. Er ist die Quelle. Preist den Herrn. Und indem du dich mit dieser Quelle immer wieder vereinigst, indem du dich ihm nahst, wirst du zur Quelle für die anderen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du in dieser Zeit wirklich überall, Herr, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Frankreich, Herr, in England, Herr, in den Nationen Europas und der Welt, dass du überall dir Söhne und Töchter Gottes aufrichtest, Herr, die zu einer Quelle werden, Herr, für ihre Umgebung, Herr, zu einer Quelle, nicht für Bedenken, nicht für ein negatives Reden, für komische Ängste oder sonst irgendetwas, sondern zu einer Quelle für dein Leben, Herr. Zu einer Quelle, Herr, für Licht, zu einer Quelle für Power, zu einer Quelle für ewiges Leben, Herr. Halleluja. Überall, wo du sie gesetzt hast. Danke, Herr, dass du überall auf diesem Planeten, Herr, solche Quellen anzündest, ja, zum Sprudeln bringst, Herr. Wirklich anknipst, Herr. Es ist wie wenn überall Lichter angehen. Halleluja. Überall hat Gott seine Lichter. Preist den Herrn. Überall. Von New York über Amsterdam bis Peking, Sydney, was auch immer. Bis hin in das tiefste Afrika. Überall zündet er seine Quellen an. Ja. Halleluja. Danke, Jesus. Und hier in Deutschland. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Ja, im deutschsprachigen Raum zündet Gott seine Quellen an. Und du bist eine davon. Halleluja. Preist den Herrn. Sagst du irgendjemand in deiner Nähe, du bist eine davon. Danke, Jesus. Halleluja. So ist es. Amen. Und so gehen wir voran. Halleluja. Preist den Herrn. Oioioi. Schau mal, ich meine, wir haben Masken auf, ich weiß, aber weißt du, die Herrlichkeit strahlt auch durch die Masken durch. Schau einfach mal irgendjemand in deiner Nähe an und lass dich einfach mal ein bisschen anbeamen von der Herrlichkeit Gottes. Also durch die Maske durch, das ist Energie, die durch die Maske durchgeht. Du über Livestream, du hast es besser, du hast keine Maske auf. Halleluja. Lass dich anbeamen. Preist den Herrn. Halleluja. Wir sind diese Quellen, wo immer wir hingehen. Halleluja. Preist den Herrn. Wow. Gott ist so groß und er wird immer größer, je näher du ihm kommst. Halleluja. Und jetzt darfst du noch hineinsehen in diesen großen Gott. Darfst hineingeben, darfst ihn fragen, Heiliger Geist, was soll ich geben, was soll ich sehen heute Abend? Darfst eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, wenn du hier bist, unter deinem Stuhl sind sie vorbereitet. Du darfst in Bar, in den Eimer hineintun, wenn wir jetzt durchgeben. Oder wenn du über Livestream zuschaust, sind heute Abend einige über Livestream auch, dann darfst du einfach über die angezeigten Infos, nimmst dir einfach die angezeigten Infos und gibst über Überweisung, Kreditkarte oder PayPal, so wie es dir zeigt. Halleluja. Preis den Herrn. Also, gebt einfach die Eimer durch und während es durchgeht, noch ein paar ermutigende Zeugnisse. Halleluja. Es ist gut, dass wir so viele Veranstaltungen haben im Laufe der Woche, dann werde ich immer ein paar von den Zeugnissen wenigstens los, die uns ständig erreichen. Halleluja. Zum Beispiel hier aus dem Glory House von der Tatjana hier, eine Glory House Teilnehmerin berichtete, dass seine Enkelin Neurodermitis und viele offene Wunden auf der Haut hatte. Nachdem sie für ihre Enkelin in Jesu Namen betete und ihre Hände mit dem Salböl salbte, verschwanden alle Wunden. Preis den Herrn. Ist das nicht stark? Wir haben für einen Mann gebetet, der einen Herzinfarkt kurz zuvor erlitten hat. Die Ärzte sagten, dass sein Zustand kritisch sei. Nach dem Gebet wurde sein Herz geheilt, sodass die Ärzte ihn aus der Intensivstation entlassen haben. Preis den Herrn. Halleluja. Hier aus einem anderen Glory House, vor ein paar Monaten baten uns zwei Frauen im zeitlichen Abstand für die Wiederherstellung ihrer Ehen zu beten, die zerbrochen waren. In beiden Ehen war der Mann seiner Frau untreu. Wir beteten für die innere Heilung der Ehefrauen und sie erlebten Gott als ihren Retter und Heiler. Sie vergaben ihren Ehemännern und beteten mit uns für sie. Der Herr stellte beide Ehen wieder her. Nun sind die Familien wieder glücklich. Der Herr segnete eine Familie mit einem neuen Haus. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Ist doch wunderbar. Halleluja. Preist den Herrn. Hier schreibt jemand aus dem Livestream, ich hatte aufgrund von Schularbeiten und Musik sehr viel gesessen und hatte starke Nackenschmerzen. Irgendwann im Laufe des Livestreams von gestern verschwanden sie dann. Halleluja. Preist den Herrn. Das ist doch schön. Und dann schreibt noch jemand hier, für die hatte ich vor einem Dreivierteljahr gebetet. Sie waren knapp 2 Jahre verheiratet und konnten nicht schwanger werden. Und jetzt schreibt er hier in seinem Zeugnis, apropos, das Baby, für das du im Juli gebetet hast, ist jetzt da. Joy Salome heißt sie. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Preist den Herrn. Und so weiter. Am Donnerstag weitere Zeugnisse. Halleluja. Okay, die Ansagen noch kurz, genau bevor wir die Sammlung segnen, noch die Ansagen. Am Donnerstag ist wieder ab 19 Uhr natürlich unser Gebet für die Nationen, für Erweckung, frisches Wirken des Geistes. Ab 19 Uhr auch über Livestream. Seid dabei als Vorspann für die Glory Life Schule, die dann um 19.30 Uhr beginnt. Jetzt am Donnerstag spezielle Gäste, Pastor Peter und Vivian Hassler. Viele von euch kennen sie ja schon aus der Schweiz, sind hier aus Zürich. Und da freuen wir uns ganz besonders natürlich. Also seid möglichst live mit dabei, empfangt frische Schweizer Impartation. Und genau, also empfangt von ihnen, also möglichst live mit dabei sein. Im Anschluss an den Glory Life Schulabend werden dann die Heilungsräume für Samstag bestuhlt. Dafür bräuchten wir dann noch einige Helfer, die da mithelfen. Da werden Trennwände auch reingemacht und so. Und wenn du da einfach mithelfen kannst, ich glaube, wir hatten es eh schon angesagt, waren schon genügend Helfer da, oder? Hatten sie schon genügend gemacht? Also wir gehen davon aus, sind genügend Helfer. Nur nochmal zur Erinnerung. Okay, dann Samstag ab 15.30 Uhr beginnen die Heilungsräume. Ihr müsst euch anmelden, ihr könnt euch noch anmelden. Allerdings füllt es sich schnell. Das heißt, ihr solltet euch schnell anmelden noch, wenn ihr noch mit dabei sein wollt, weil wir haben nur eine begrenzte Teilnehmerzahl. 15.30 Uhr geht's los. In 3 Räumen, jeweils eine gute halbe Stunde, wirst du eingeweicht in die Herrlichkeit Gottes, in die heilende Präsenz Gottes, in das Wort Gottes. Du empfängst persönliches Gebet auch, gemäß dem, wo das Problem an deinem Körper ist und wirst Heilung einfach empfangen und geheilt nach Hause gehen. Also melde dich an, sei mit dabei. Vor den Heilungsräumen ist wieder die Heilungsschule um 14 Uhr oben im großen Kinderraum im ersten OG für alle, die im Heilungsdienst dabei sind oder sich dafür bei mir persönlich schon angemeldet haben. Ihr seid herzlich eingeladen. Und dann haben wir natürlich am Sonntag unseren nächsten Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Und ich glaube schon, das wird wieder sehr, sehr stark werden. Halleluja. Gott hat mir schon eine spezielle Botschaft aufs Herz gelegt, was ich noch nie gepredigt habe. Und ich glaube, das wird ganz spannend werden. Und deswegen seid dabei, ihr müsst euch nicht anmelden. Halleluja. Paralleles Kindergottesdienst für alle Kinder von 0 bis 16 Jahren in 4 Gruppen. Anmeldung ab 9.45 Uhr. Lad deine Freunde, deine Bekannten, Verwandten, Kranke, Gesunde, Gebundene, Freie, Gläubige, Nichtgläubige, lad sie dazu ein. Spezielle Flyer liegen am Welcome-Tisch aus, also nutzt die Gelegenheit. Und dann ist ja im Anschluss an den Wundergottesdienst, eine Stunde nach Ende des Wundergottesdienstes, findet dann das Familientreffen für junge Ehepaare und Familien mit minderjährigen Kindern hier im Hauptsaal statt. Ende gegen 16 Uhr, für Kinderbetreuung ist während der Zeit gesorgt. Thema ist Impulse und Austausch rund um das Familienleben. Bei Fragen einfach an Christian und Moni wenden. Dienstag, Essen gibt es keins, genau. Essen gibt es keins, müsst ihr selber mitbringen, weil leider eben wegen Corona können wir noch keine Bewirtung anbieten. Dienstag ab 19 Uhr Gloryhäuser, verschiedene Orte der Region. Schaut einfach, wenn ihr noch in keinem Glory House seid, wo ein Glory House in eurer Nähe ist. Das ist eine super Sache. Mini-Gottesdienste sozusagen im kleinen Rahmen die Herrlichkeit Gottes erleben, das Wort Gottes erleben. Das kann auch in der Lockdown-Zeit und auch mit Ausgangssperren ganz normal stattfinden. Es gibt ja immer auch für die Glory Häuser die Infektionsschutzkonzepte und somit kirchliche Veranstaltungen auch nach 21 Uhr zu besuchen. Okay. Gut, preist den Herrn. Und dann Vorschau, 2. Mai, Taufe. Letzte Gelegenheit, euch noch anzumelden. Bis Sonntag, allerspätestens Sonntag, ist das Taufvorgespräch. Und dann am 2. Mai ist die Taufe. 10 Täuflinge haben sich schon angemeldet. Also das wird eine starke Sache wieder werden. Wie gesagt, Taufvorgespräch am Sonntag, jetzt nach dem Wundergottesdienst. Okay, und dann natürlich die Gebetszeiten. Beratung und Gebet werden angezeigt. Die wir jetzt einfach auch erweitert haben. Und da könnt ihr anrufen unter der Woche und Gebet empfangen, Beratung empfangen und so weiter und so fort. Alles, was ihr braucht. Okay, jetzt segnen wir noch die Sammlung. Halleluja. Danke, Vater, für jeden Einzelnen, der gegeben hat, Herr. Danke, Herr, für diesen Boden, Herr, in den wir säen durften, Herr. Herr, wir haben nicht gesät, Herr, in ein Werk. Wir haben nicht gesät, Herr, in Menschen, sondern wir haben gesät in dich hinein, Herr. Wir haben dir gedient, Herr. Ja, so wie die Frau dir gedient hat, Jesus, vor deiner Kreuzigung und dieses kostbare Salböl über deine Füße ausgegossen haben, Herr. So dienen wir dir auch mit unseren Finanzen und mit allem, was wir haben und mit allem, was wir sind, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass das, was wir dir dabei geben, Herr, immer eine gute Investition ist, Herr. Und dass deine Verheißungen dafür gelten, nämlich, dass wir wieder empfangen von dir. Und zwar 30-fach, 60-fach. Und 100-fach, ja, 1000-fach sogar steht es an einer Stelle in der Bibel. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Jetzt darfst du dich noch jemand zuwenden zum Schluss und darfst ihm sagen, du bist gesegnet. Gott immer näher zu kommen. Deine Seele wird immer mehr umgestaltet von der Herrlichkeit Gottes. Von seinem Licht, von seiner Energie, von seiner Herrlichkeit. Und du wirst immer stärker sichtbar in dieser Welt, als dieses Licht der Welt. Finsternis mag in der Welt sein, aber du leuchtest immer heller. Und die Finsternis wird dadurch aufgelöst. Heute, morgen, die ganze Woche und bis zur Entrückung. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Habt den besten Abend. Kommt gut nach Hause. Wir sehen uns am Donnerstag zur Schule, auch hier über Livestream. Ihr seid gesegnet, ihr Allerbesten. Nehmt einfach diese Herrlichkeitsenergie auch über die Kamera und lasst euch immer weiter davon bescheinen und strahlt sie ab, wo immer ihr hingeht. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Vielleicht hat Gott deswegen zugelassen, dass wir Masken aufziehen müssen in dieser Zeit, weil einfach wie bei Mose, die Herrlichkeit auf unserem Angesicht wird immer stärker, sodass wir uns einfach bedecken müssen, damit die Menschen es noch aushalten. Vielleicht ist das der Grund für die Masken, wer weiß. Halleluja. Weißt du denn?